Endes gibt es nicht mehr auf dieser kranken Welt. Denn das gibt es nicht mehr auf dieser kranken Welt. Wir haben diese Welt.